Kapitel 4. Angela Deutscher hat in ihrer Firma gekündigt. Sie arbeitet im Geschäft ihres neuen Lebenspartners. Sie kümmert sich um die Buchhaltung und bedient im Laden. Sie spricht mit Kunden und berät diese. Ihr freundliches und offenes Wesen kommt gut an. Die Kunden schätzen das gut sortierte Angebot. Ein Blickfang und eine Freude für alle Sinne sind die Früchte und das Gemüse auf den Ständen vor dem Geschäft. Fußgänger bleiben stehen und bewundern das farbige Mosaik aus Obst. Erdbeeren, Kirschen, Pfirsiche, Orangen, Nektarinen, Aprikosen, Äpfel, Pflaumen, Melonen, Weintrauben, Birnen und Ananas machen Appetit. Tomaten, Paprika, Peperoni, Gurken, Erbsen, Bohnen, Porree, Kopfsalat, Lauch, Spinat, Sellerie, Zucchini, Pilze und Auberginen lassen keine Wünsche offen. Zu den Stammkunden zählt Achim Maske. Er ist nicht nur ein gern gesehener Kunde, er ist gleichzeitig der Vermögensberater von Mehmet. Mehmet hat ihm viel zu verdanken. Durch seine Ratschläge konnte er sein Geschäft auf eine solide Basis stellen und erfolgreich investieren. Vom Vermögensberater stammte auch die Idee, einen Imbiss dem Lebensmittelgeschäft einzugliedern. Mehmet gewann dadurch neue Kunden. Achim Maske strahlt Vertrauen aus. Er genießt im Viertel einen ausgezeichneten Ruf. Guten Tag, Herr Maske. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Ich kann Ihnen heute besonders die Lammkoteletts empfehlen. Sehr freundlich. Später. Ich würde gern mit Ihrem Mann sprechen. Angela errötet. Ihr Mann klingt noch ungewöhnlich für sie. Er ist in seinem Büro. Sie kennen ja den Weg. Achim Maske nickt. Er hat vor Jahren die Geschäftsräume und die Wohnung im ersten Stock an Mehmet Özdemir verkauft. Die Wohnung im zweiten Stock gehört ihm. Sie steht zurzeit aber leer. Freundlich wird er von Mehmet begrüßt. Herr Özdemir, ich habe einige sehr interessante Vorschläge für Ihre Altersvorsorge zu machen. Jetzt, wo Sie eine eigene Familie gründen wollen. Außerdem müssen wir über unser Darlehen reden. Mehmet hört aufmerksam zu. Nach einer Stunde ist das Gespräch beendet. Als Achim Maske das Geschäft verlässt, winkt ihm Angela zu. Achim Maske reagiert nicht. Komisch, denkt Angela. Irgendwie ist mein Stammkunde anders als sonst. Sie teilt ihren Eindruck ihrem Mann mit. Mehmet, hattest du Ärger mit Herrn Maske? Er sah beim Weggehen nicht sehr zufrieden aus, um es höflich zu sagen, eher böse. Was ist passiert? Hat es mit unserem Geschäft zu tun? Mach dir keine Sorgen, Angela. Es ist nicht so schlimm, antwortet Mehmet ausweichend. Los, sag schon. Geht es um Geld? Ja. Um welche Summe geht es? Es ist so, Angela. Vor 3 Jahren war ich in einer schwierigen finanziellen Situation. Die Bank gab mir kein Geld mehr. Maske hat mir mit einem privaten Darlehen aus der Patsche geholfen. Und? Wo liegt das Problem? Fragt Angela, jetzt ungeduldig geworden. Achim Maske möchte das Darlehen zurück. Wann? So schnell wie möglich. Am besten noch in dieser oder in der nächsten Woche. Angela lässt nicht locker. Um welche Summe geht es? 50.000 Euro. So viel. Lass uns eine Nacht darüber schlafen und morgen darüber reden. Mehmet ist einverstanden.